Nun habe ich Katharina Kräft hier zu Gast, die Oberbürgermeisterinnenkandidatin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Oberbürgermeisterinnenwahl in Leipzig, die ja am Sonntag, dem 2. Februar stattfinden soll. Erstmal vielleicht eine Frage zu diesem Posten, der da vergeben werden soll. Was wären denn überhaupt so die Gestaltungsspielräume einer Oberbürgermeisterin in einer Stadt wie Leipzig, wenn man die Wahl jetzt so mit der Kommunalwahl vergleichen würde? Guten Tag von mir. Also in der Tat hat die Oberbürgermeisterin, der Oberbürgermeister eine ganz starke Stellung nach der sächsischen Gemeindeordnung. Sie ist zum einen Vorsitzende der Ratsversammlung und damit die oberste Repräsentantin der Ratsversammlung. Sie ist Chefin der Verwaltung. Da haben wir ja sowohl die Kernverwaltung als auch all die städtischen Betriebe in der Stadt. Also insgesamt sind das 10.000 Beschäftigte. Und darüber hinaus die politische Stellung, die die höchste in der Stadt Leipzig ist. Und daraus kommen natürlich eine ganze Reihe von wirklich großen Bedeutungen. Und deshalb hat diese Wahl auch eine ganz hohe Relevanz. Also es ist nicht nur eine rein repräsentative Aufgabe, die man da hat als Oberbürgermeisterin? Nein, keineswegs. Es ist sowohl Repräsentanz auch, als auch Verwaltung, als auch Gestaltung. Ja, und wenn die Wahl auf eine der immerhin vier Kandidatinnen fiele, wäre das die erste Oberbürgermeisterin, die Leipzig jemals regiert hat, nach meinen Recherchen. Und ist für Sie eigentlich schon ein Wandel spürbar in der Geschlechtergerechtigkeit in den städtischen Angelegenheiten, also im Stadtrat in Leipzig, seit Sie so begonnen haben, sich im Stadtrat zu engagieren? Also gibt es da mehr Frauen als noch zu Beginn? Nee, wir haben in der Tat inzwischen weniger Frauen in der Ratsversammlung. Wir haben, glaube ich, eine gleichbleibende Anzahl an Frauen in Leitungsfunktionen. Wir haben inzwischen zwei Bürgermeisterinnen von 7 Positionen, die es auf der Bürgermeisterbank gibt. Und wir haben das Ziel, und da haben wir Grünen auch sehr intensiv daran mitgearbeitet, zusammen mit dem Gleichstellungsbeirat, dass eben gerade Leitungsfunktionen verstärkt mit Frauen besetzt werden können. Wir haben jetzt eben auch mehr Geschäftsführerinnen und mehr Amtsleiterinnen. Aber ja, das ist tatsächlich schwierig, denn es gibt nicht dieses, bei gleicher Eignung wird die Frau vorgezogen. Diese Möglichkeit gibt es nicht. Unterm Strich müssen Frauen deutlich besser sein, damit sie in Leitungsfunktionen der Stadt Leipzig bestellt werden. Ja, jetzt kommen wir vielleicht mal zu den inhaltlichen Fragen schon. Wie hätte denn die Klimapolitik der Stadt Leipzig mit einer grünen Oberbürgermeisterin ausgesehen? Und was ist Ihr Programm, um die Stadt Leipzig auf die kommenden Herausforderungen des Klimawandels vorzubereiten? Also wir wären schon deutlich weiter, denn das Klimathema beschäftigt uns Grüne ja spätestens seit 1990, wahrscheinlich schon zuvor. Also Klima, Wetter, Veränderungen in unserer Umwelt, in unserer Natur. Das ist unser Kernthema für Bündnis 90 Die Grünen. Und nun müssen wir ja damit umgehen, wo wir stehen. Und da sind wir noch nicht sehr weit. Aber ich habe eben einen Klimaplan vorgelegt mit kurzfristigen Maßnahmen, mit mittelfristigen und langfristigen Maßnahmen. Und auch bei den langfristigen Maßnahmen ist zu bedenken, dass wir darüber heute entscheiden müssen, damit das dann eben langfristig darauf ausgerichtet werden kann. Und das ist eben auch das Grundthema, dass wir sehr frühzeitig Prozesse umstellen müssen, Entscheidungen treffen müssen, damit wir mittel- und langfristig spürbare Ergebnisse haben in der Politik für unsere Stadt, die weiterhin ein guter Lebensort für uns Menschen und für die Umwelt, für die Natur haben muss. So ein paar Maßnahmen wurden ja auch schon getroffen. Zum Beispiel wurde der Ausstieg der Stadt Leipzig aus der Versorgung durch das Kraftwerk in Lippendorf beschlossen. Die Frage ist ja, wie ist denn die Versorgungssicherheit gegeben mit Lippendorf? Nämlich gar nicht. Wir haben ja diesen Sommer bereits erlebt, dass ein Block abgeschaltet wurde, weil einfach die Braunkohleverbrennung in keiner Weise mehr wirtschaftlich ist durch die Rahmenbedingungen, die durch die europäische Ebene, durch die Bundesebene gesetzt werden. Also gerade für die Versorgungssicherheit müssen wir raus aus der Braunkohle, raus aus dem Fernwärmevertrag mit Lippendorf. Und wir Grünen hatten das sehr frühzeitig thematisiert und beantragt, gemeinsam mit der Linken. Und damals war noch der Standpunkt, naja, bis 2030. Und dann kam die Kehrtwende sicher aus dem Aspekt heraus, dass es nicht mehr tragfähig ist und die Leipzigerinnen und Leipziger Gefahr laufen, zumindest die Fernwärme angeschlossen sind, frieren zu müssen, wenn festgehalten wird an dem Liefervertrag mit Lippendorf und wir eben jetzt in einer sehr kurzen Zeit umstellen müssen auf eine Art autarke, also für, aus Leipziger Sicht autarke Versorgung, nämlich mit einem eigenen Kraftwerk, was Wärme erzeugen wird. Und da sehen wir ja, wie wenig Zeit wir jetzt haben, dieses neue Kraftwerk zu planen, zu errichten und in Betrieb zu nehmen. Da ist ja durch das späte Beginnen ist jetzt ein unglaublicher Druck drin und daraus resultierend ja auch ein Risiko, ob wir das schaffen und ob wir den Vertrag mit Lippendorf am Ende möglicherweise doch wieder verlängern müssen. Mein Handeln wird darauf ausgerichtet sein, dass wir es tatsächlich schaffen, in 2022 das neue Kraftwerk in Betrieb zu nehmen und die Versorgungssicherheit für die Leipzigerinnen und Leipziger wirklich gewährleisten zu können. Wie weit sind denn da die Planungen für so ein neues Kraftwerk schon gediehen eigentlich? Also zum einen ist schon mal klar, wo es hinkommen soll, nämlich in den Süden, auch an den alten Kraftwerksstandort an der Bornerschen Straße. Das ist ja erstmal gut, dass es ein Grundstück gibt und einen Ort gibt. Und nächstes sind auch die Ausschreibungen schon so vorbereitet und dass wir also wissen, wie das aussehen soll. Natürlich kommen da jetzt noch andere Schwierigkeiten hinzu, denn es gibt Anwohnerinnen, die hier erstmal zumindest Fragen haben, möglicherweise auch klagen werden. Also das sind so diese Eventualitäten, die hiermit bedacht werden und die eben zeigen, dass es ein sehr ambitioniertes Programm ist und dass es sicher gut gewesen wäre, wenn wir uns darauf eher vorbereitet hätten, so wie der Stadtrat das eben auch diskutiert hat. Aber da hat sich der amtierende Oberbürgermeister eben doch auch ein Stück weit Zeit gelassen und uns in diese Situation jetzt gebracht. Ein anderes sehr relevantes Thema für die Leipzigerinnen und Leipziger ist der Verkehr. Einerseits wird er immer mehr, hat man das Gefühl. Mhm. Andererseits ist es natürlich auch ein klimapolitisch wichtiges Ding, dieser Verkehr, denn er soll ja auch umweltfreundlicher werden. Und wie ist da das Konzept einer grünen Oberbürgermeisterin? Also das große Ziel ist es, allen Leipzigerinnen und Leipzigern eine wirklich gute, zuverlässige und auch von der Zeit her schnelle Mobilität ermöglichen zu können, die umweltfreundlich ist und die dafür sorgt, dass wirklich auch ein entspannter Verkehr möglich ist. Und wir haben aktuell keine entspannte Situation im Straßenverkehr in der Stadt Leipzig. Wir haben Konflikte zwischen Rad- und Fußverkehr, vor allen Dingen zwischen Rad- und Pkw-Verkehr, unglaublich viele Rückstaus an den Ampeln, an den Kreuzungspunkten wird das immer sehr deutlich und gerade auch in den Hauptstoßzeiten ist ein großer Stillstand in der Stadt zu sehen. Und da ist das Handeln ganz dringlich und darum ist es auch in den Nachfragen und auch in den Podien ist es auch so ein Hauptthema geworden und auch richtig, denn da haben wir als Stadt Leipzig ja einen ganz erheblich großen Gestaltungsspielraum, wie wir unsere Stadt gestalten und wie wir sie verkehrlich so organisieren, dass alle zu ihrem Recht kommen. Aktuell ist der Pkw-Verkehr bevorzugt und in Zukunft müssen wir viel stärker sehen, wie wir den Umweltbund tatsächlich stärken. Und auch da hat der Stadtrat ja schon sehr weitreichende Beschlüsse gefasst, nämlich sich für das Nachhaltigkeitsszenario entschieden, was in erster Linie auf den ÖPNV und dann eben ganz erheblich auf den Rad- und Fußverkehr setzt. Aber dass wir da ins Handeln kommen und wirklich erlebbar bessere Mobilität organisieren, das wird die große Aufgabe der neuen Oberbürgermeisterin sein. Ja, gerade beim öffentlichen Nahverkehr gibt es natürlich noch die Frage, wie man das dann befördert, dass mehr Leute darauf umsteigen. Was sind da so Konzepte? Ja, das eine ist, dass wir am Preis arbeiten müssen, dass es wirklich attraktiv ist, umzusteigen oder teilweise umzusteigen. Ich denke, dass die Schwierigkeit liegt eher in dem teilweise Umsteigen drin, denn für jemanden, der einen eigenen Pkw hat, ist natürlich das Ticket sehr teuer, aber gerade auch für Familien, wo mehrere dann eben mit dem ÖPNV fahren würden, da sind wir schnell bei 20 Euro bei einem Familienausflug und das ist also deutlich zu teuer. Die Verkehrsbetriebe haben in der Vergangenheit sehr stark gearbeitet an verschiedenen Modellen, an verschiedenen Abo-Produkten, aber so richtig und erstmal fruchten die auch gut, denn die Fahrgastzahlen sind ja gestiegen und vor allem die Abonnementzahlen sind gestiegen. Aber wenn wir wirklich im Sinne des Klimaschutzes hier einen Umschwung haben wollen, müssen wir mehr tun und da ist das 365-Euro-Ticket eine ganz große Chance, denn es würde es vielen Menschen deutlich einfacher machen, umzusteigen. Aber Wir können es uns erstmal nicht leisten. Wir können es uns nur leisten, es einzuführen, wenn es gefördert wird. Das heißt, wir brauchen hier den Bund, der uns hierbei unterstützt. Denn es ist ja so, wenn die Menschen umsteigen, dann müssen sie auch ein wirklich attraktives Angebot finden, ein dichteres Haltestellennetz, gute Verbindungen, also auch eine gute Taktung, gute Anschlussmöglichkeiten. Und vor allen Dingen muss der Bus und die Bahn ja auch wirklich fahren. Das heißt, wir brauchen ganz erheblich Fahrpersonal. Und das war ja zuletzt auch wirklich ein großes Problem. Also an der Stelle sind die Stellschrauben, wo wirklich gut entschieden werden muss, gut investiert werden muss und wirklich auch ins Handeln gekommen werden muss. Und das ist eben dieses Thema, dass wir jetzt diese Gleichzeitigkeit haben von, wir haben jetzt den Klimanotstand, aber wir sind nicht wirklich gut darauf vorbereitet. Und daran zeigt sich eben auch, dass es eben nicht gut ist, wenn der Amtsinhaber sagt, er will so weitermachen. Nein, das können wir uns nicht erlauben. 600.000 Bewohnerinnen und Einwohnerinnen, und dann haben wir ja noch viel mehr Bewohnerinnen der Stadt, können darauf nicht mehr warten. Ja, vielleicht nochmal eine persönliche Frage. Durch die Arbeit im Stadtrat wird man ja doch sehr an die Realpolitik herangeführt, und Sie machen das auch schon eine ganze Weile. Und ist das nicht auch so, dass man dadurch vielleicht von seinen ursprünglichen Idealen auch immer so ein bisschen entfernt wird dann, weil man so sehr sich dann daran gewöhnen muss, dass man eben nur das Machbare da im Auge haben kann und nicht das vielleicht Wünschenswerte? Also in 15 Jahren Stadtratstätigkeit habe ich erlebt, wie spannend es ist, auszuhandeln und die eigenen Positionen einzubringen, zu vertreten, auch gegen Widerstand. Und letztlich sitzen Sie ja in einem Ausschuss alleine als Grüne oder dann zu zweit und jetzt seit der neuen Wahlperiode sogar zu dritt. Das ist dann schon eine spürbare Verbesserung, um seine eigenen Positionen gut vertreten zu können und eben nicht einfach so, ach Mädchen, was sagst du denn hier, einfach lächerlich gemacht zu werden. Das habe ich alles erlebt, und ich erlebe eben jetzt eine neue Qualität im Stadtrat, dass wir als zweitstärkste Fraktion jetzt enorm an Relevanz auch beim politischen Gegner gewonnen haben und viel besser unsere Positionen durchsetzen können. Das heißt, es ist äußerst wichtig, dass wir wirklich stark sind, denn je stärker wir sind, desto besser können wir unsere Positionen einbringen und desto klarer können wir eben auch die Entscheidungen und unser Programm übereinbringen. Ansonsten, klar, Demokratie, und das ist ja das Schöne, ist ein Aushandlungsprozess, wo eben die verschiedenen Perspektiven eingebracht werden und übereingebracht werden. Und ich würde gar nicht es als negativ sehen, dass wir Kompromisse schließen, sondern es ist eine Qualitätsverbesserung, weil erst in der Debatte ja klar wird, wie die Positionen und auch oft begründet, weil Perspektiven kommen aus dem eigenen Erleben. Und wenn das eigene Erleben eben sich fundamental unterscheidet von meinem Erleben jetzt in dem Fall, dann ist es sehr wichtig, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Und das ist eben auch das, was ich erlebt habe, dass wir, wenn wir gemeinsam an den Themen arbeiten, am besten vorankommen. Am schlechtesten kommen wir dann voran, wenn wir uns versperren und uns polar gegeneinander stellen. Also dieses Gemeinsame in der Demokratie zu entwickeln, ist ein erheblicher Gewinn für die politische Kultur. Und dann auch dafür, dass eben auch Minderheitenpositionen vertreten werden können, weil sie überhaupt einmal ausgesprochen und in die Debatte eingebracht werden können. Also ich halte es für einen sehr großen Gewinn, dass wir in der Demokratie leben und diese Demokratie am besten zu guten Regierungshandeln führt. Sie sind jetzt ja meines Wissens zum ersten Mal in dieser Position als Oberbürgermeisterinnenkandidatin. Und wie wirkt sich das eigentlich aus? Wie fühlt sich das an? Das wirkt sich auch aus auf die eigene, vielleicht das eigene Verhalten. Man ist vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger, auch ein bisschen wahltaktischer, weil wir leben ja doch auch in einer Zeit einer gewissen Aufregungskultur, wo jedes Wort leicht auf die Goldwaage gelegt wird. Macht sich das bemerkbar irgendwie? Also was sich bemerkbar macht, ist, dass es ein sehr intensiver Wahlkampf ist. Wir haben im vergangenen Jahr ja sehr viele Wahlkämpfe gehabt und nun hatten wir zur Vorbereitung der Oberbürgermeisterinnenwahl bei allen Parteien erst recht spät anfangen können. Wir Grünen waren dabei noch die Ersten. Aber letztlich dieser Wahlkampf ist auf 4 Wochen reduziert und in diesen 4 Wochen ist eine unglaubliche Intensität und das ist ein Unterschied zu vorherigen Oberbürgermeisterwahlkämpfen, wie ich sie erinnere, dass wir in kurzer Zeit sehr viele Podien haben, weil die Zivilgesellschaft unglaublich aktiv ist und sehr viel Formate anbietet und es insgesamt ein ganz enormes Interesse an dieser Wahl gibt. Das freut mich ungemein. Da zeigt sich, dass Demokratie wieder deutlich lebendiger geworden ist und auch die kommunale Ebene auch wieder viel relevanter geworden ist und viel höheres Interesse auslöst. Und ja, ich fühle mich da sehr gut vorbereitet, denn wir Grünen haben eine sehr klare Position und inzwischen auch eine hohe Akzeptanz mit unserer Position. Und das macht es mir zumindest jetzt sehr gut möglich, die eben auch, ja, vielleicht auch ein Stück weit kompromisslos zu vertreten und tatsächlich also diese Klarheit auch deutlich zu machen. Jetzt gerade sind ja wieder Bewegungen auch sehr aktiv wie Fridays for Future oder eben ähnliche. Und die bestehen ja oft aus sehr jungen Menschen, die sehr große Ideale haben auch. Und wie fühlt sich das an? Vielleicht als Politikerin ist man dann ja doch immer dem Machbaren und dem Realistischen irgendwie verhaftet. Was würden Sie da so einer jungen Klimaschützerin sagen, die vielleicht von der Politik dann auch enttäuscht ist, weil sie eben dann nur noch diese Kompromisse sieht und nicht mehr die eigentlichen Gegenstände, für die man kämpft? Zunächst einmal würde ich ihr sagen, dass ich mich unglaublich freue, dass sie sich politisch engagiert. Wir hatten ja jahrelang die Themen, dass behauptet wurde, dass sich junge Leute überhaupt nicht mehr für Politik interessieren. Und die Fridays for Future Bewegung hat sehr deutlich gezeigt, dass da die, sage ich jetzt mal, Erwachsenen das total fehleinschätzen. Also die jungen Leute sind hochpolitisch dabei. Sie wissen ganz genau, dass es um ihre Zukunft geht und dass sie jetzt aufstehen müssen und jetzt einfordern müssen, dass die Interessen der Jugend viel deutlicher Eingang finden müssen in das politische Handeln der Alten. Insofern ist das ein so großer Gewinn und als Zukunftspartei, wir Grünen beschäftigen uns ja überwiegend mit Zukunftsfragen, ist es für uns eine ganz großartige Unterstützung, denn die Themen, die wir jetzt sehen, lang mühselig vertreten haben und für die wir belächelt wurden. Und bis heute ist es ja auch so, dass in den großen Podien überhaupt nicht zu Umwelt, Klima oder Naturschutz gefragt wird. Also da sind, sag ich mal, in diesen etablierten Formaten sind diese Themen ja weiterhin völlig irrelevant. Aber die Jugendbewegung hat gezeigt, dass die Relevanz eben deutlich gesteigert werden muss und hat da auch ein Stück weit das Feld bereitet, dass sich jetzt alle dazu positionieren müssen. Und da sieht sich dann eben, da zeigt sich es eben auch, wo sich Brot und Weizen teilen und wo eben jemand etwas zu sagen hat, wo jemand nur etwas nachplappert und wo wir als Grüne wirklich konzeptionelle Angebote haben. Da wäre ich dann im Zweiten, dass ich dann der jungen Frau sagen würde, passe gut auf dich auf, dass du wirklich einen langen Atem hast, denn du wirst noch viel Zeit brauchen, um diese Themen umzusetzen, auch wenn dir selber bewusst ist, dass die Zeit da so unglaublich drängt, aber es eben auch ganz wichtig ist, da auf sich selber zu achten. Ja, eine häufige Kritik ist ja auch, dass eben wirtschaftliche Interessen, das Politische, das an sich Demokratische so sehr dominieren oder so, dass eben die eine stärkere Rolle spielen in der Demokratie, weil eben alles an der Ökonomie dranhängt und die Menschen dann doch eher die Partei wählen, die ihnen was zu essen verspricht. Genau, und da zeigt sich ja aber auch wieder, wie relevant es ist, gute politische Entscheidungen zu treffen, damit wir gute Rahmenbedingungen haben, damit die Wirtschaft sich entsprechend auch darauf einrichten kann. Die Wirtschaft denkt sehr, im Grunde denkt die Wirtschaft ja sehr nachhaltig, denn die müssen in ihren Wirtschaftsplänen und in ihren Investitionen sehr langfristig denken, weil sie an Amortisationszeiträume denken müssen und auch immer daran denken müssen, dass sie mit ihrer Geschäftsidee auch in der Zukunft noch Geld verdienen können. Insofern kommt Ökonomie und Ökologie doch sehr gut zusammen. Und für mich ist das ökonomische Thema auch in der Hinsicht äußerst relevant, denn die Menschen müssen ihre Existenz sichern, sie müssen eine Arbeit haben, mit der sie eben auch in der Zukunft, ne, wenn man sich für eine Ausbildung entschieden hat, dann muss man doch gewiss sein, dass man mit diesem Beruf bis zur Rente kommt. Und damit zeigt sich eben, dass diese Langfristigkeit und diese Nachhaltigkeit eine ganz hohe Bedeutung hat, weil es am Ende tatsächlich um die Existenz nicht nur von einem Wirtschaftsbetrieb, sondern von Menschen geht. Und da sehe ich aber gerade in Leipzig auch, dass die Unternehmerinnen sehr nachhaltig und weitdenkend unterwegs sind. Und mir wird es jetzt darum gehen, dieses Zusammendenken von Ökonomie und Ökologie eben auch wirklich stark zu vertreten, damit eben auch klar ist, dass sie, wenn sie nachhaltig denken, eben auch richtig und zukunftssichernd und für unsere Stadt gut dabei arbeiten. Also das hat eine ganz, ganz hohe Bedeutung, also tatsächlich für mich die höchste. Ja, jetzt gerade kommen Sie auch gerade aus einem Stadtteilpark, aus dem Lene-Vogt-Park in Reutnitz nämlich, wo es einen Wahlstand gab. Und wie ist denn jetzt so eigentlich Ihr Gefühl, was die Leipzigerinnen und Leipziger jetzt auf der Seele brennt oder unter den Fingernägeln oder unter den Regenschirmen, was sie da beschäftigt? Die ganze Vielfalt der Stadtpolitik und darüber hinaus. Also es kommen natürlich auch Fragen, die wir mit landes- und bundespolitischen Entscheidungen, vielleicht sogar europapolitischen Entscheidungen beantworten. Aber tatsächlich ist den Menschen doch sehr klar, welche Zuständigkeiten die verschiedenen Ebenen haben. Und die Fragen sind ganz vielfältig und zeigen so die ganze Vielfalt der Stadtgesellschaft. Ja, ein großes Problem in der Stadt Leipzig ist ja auch die Verwertung und Aufwertung von Wohnraum hin zu etwas schwerlich bezahlbarem. Durch welche Maßnahmen wollen Sie die Schaffung von neuem Wohnraum in Leipzig fördern, der auch bezahlbar ist und bleibt? Also das ist tatsächlich eine ganz häufige Frage, die uns erreicht oder die mich zur Person erreicht. Und erreichen möchte ich es zunächst mit einer ganz anderen Liegenschaftspolitik. Die Stadt Leipzig hat das in den letzten Jahrzehnten sträflich versäumt, das Vorkaufsrecht zu nutzen. Wir können ja, wenn hier Grundstücke den Eigentümer oder die Eigentümerin wechseln, können wir das Vorkaufsrecht nutzen. Und das haben wir am Bayerischen Bahnhof nicht getan, das haben wir am Jahrtausendfeld nicht getan, das haben wir an vielen, auch kleineren Grundstücken in dieser Stadt nicht getan. Ein bisschen wurde es in letzter Zeit, wenn es darum geht, Schulen und Kitas zu bauen, haben wir eine neue Liegenschaftspolitik. Aber jetzt tatsächlich auch im Bereich Wohnen zu denken und auch für Naturschutzaspekte zu denken, da brauchen wir diese neue Liegenschaftspolitik, und das wird die große Aufgabe der neuen Oberbürgermeisterin sein, den Beschluss des Stadtrates nach einer neuen Liegenschaftspolitik tatsächlich umzusetzen. Das ist das eine Thema, dass wir als Stadt tatsächlich Grundstücke haben. Das andere Thema ist, dass wir mit Instrumenten wie der Milieuschutzsatzung arbeiten, dass wir mit Konzeptvergabe dann beispielsweise eigene Grundstücke nicht meistbietend vergeben würden, sondern an diejenigen, die hier wirklich einen Mehrwert für die Stadtgesellschaft schaffen, und dass wir mit sozialen Wohnungsbau erreichen, dass die Durchmischung in Quartieren erhalten, ja sogar gestärkt wird. Und dass wir über unsere eigene Wohnungsbaugesellschaft, die LWB, da haben wir ja schon vor Jahren die Ziele nicht nur finanzpolitisch, sondern auch sozial gewichtet, also dass mehr kleine und günstige Wohnungen geschaffen werden oder erhalten werden, und dass gerade für Familien größere Wohnungen überhaupt neu geschaffen werden, denn daran mangelt es aktuell am stärksten. Und dass wir im Rat schon vor ein Vierteljahren beschlossen haben, dass wir ein Forum Wohnen brauchen, um mit allen Immobilienakteuren ins Gespräch zu kommen, da ganz besonders mit den Genossenschaften, die in unserer Stadt schon jeher sehr sozial unterwegs sind, und den neuen Immobilienakteuren oder den privaten Immobilienakteuren, die ja selber auch ein hohes Interesse an dem sozialen Frieden in der Stadt haben, und ja, wo wir tatsächlich zu gemeinsamen Vereinbarungen kommen müssen, wie wir es bereits mit dem wohnungspolitischen Konzept auch auf den Weg gebracht haben. Aber das ist bislang ein Konzept. Um es zu beleben, brauchen wir tatsächlich diese Gesprächsebene eines Forums Wohnen, und das ist ein großes Versagen, dass dieses Forum noch nicht oder jetzt zum Ende der Amtszeit des Amtsinhabers einberufen wird. Es zeigt sich, dass auch hier wieder viel zu lange gewartet wurde, viel zu lange zugeschaut wurde, obwohl die Daten es schon längst hergegeben haben, dass hier unbedingt gehandelt werden muss. In manchen Städten werden ja auch schon stärkere Instrumente wie eine Mietpreisbremse zum Beispiel angewandt. Wie würden Sie dazu stehen? Ich halte das Instrument für schwierig. Also ich glaube, dass man man wirklich genau gucken muss, wann man es anwendet. Da wir selber hier in Ostdeutschland erlebt haben, wie mit einer stabilen Miete eben auch Werte nicht gut instand gehalten werden und dann Wohnraum verloren geht. Insofern muss hier wirklich genau geguckt werden, welches Instrument wir wann ansetzen. Und ich glaube, dass wir im Stadtrat da eine sehr nachhaltige Entscheidung getroffen haben, eben mit einer Vielzahl an Instrumenten zu arbeiten, weil eine Vielzahl von Instrumenten eben auch die Vielfalt des Leipziger Wohnungsmarktes und auch der Quartiere widerspiegelt. Und wir haben in der Stadt Leipzig noch das Glück, dass wir relativ gut durchmischte Quartiere haben. Und es ist auch richtig zu sagen, wir wollen. Also es ist alles richtig, was dazu beiträgt, um diese Durchmischung zu erhalten und auch allen in der Stadt ein gutes Wohnangebot machen zu können. Ja, dann schwenken wir jetzt mal in den Bereich der Digitalisierung, der vielleicht auch viele Leipzigerinnen und Leipziger, auch die Jüngeren, sehr interessiert. Wie weit ist es denn mit dem Thema Digitalisierung in der Stadtverwaltung und in der Stadt Leipzig allgemein und vielleicht im Bereich der Schulen auch? Was muss da noch getan werden? Also wir haben ja ein Referat Digitales eingerichtet. Das ist angesiedelt beim Wirtschaftsdezernenten und das zeigt dann aber gleichzeitig auch schon wieder die Gewichtung, dass es eben auf Wirtschaft und mit der L-Gruppe in Programm, was Verkehr angeht, angewandt wird. Ich würde Digitalisierung deutlich breiter betrachten, denn Digitalisierung ist in der Lebenswelt von allen Menschen angekommen. Hat eine ganz hohe Relevanz. Es ist wirklich ein lebensweltliches Thema und dann beschränkt es sich eben nicht nur auf Wirtschaft und Verkehr, sondern es muss in die Bürgerbeteiligung hineinspielen, es muss in die Demokratie unserer Stadt hineinspielen und es muss in was Kartierung, was Daten, also Open Data angeht, muss es viel breiter und viel klarer aufgestellt werden und darf nicht eingeengt werden. Ich glaube, das ist so das Hauptsächliche. Und ja, dann ist natürlich die Frage, dann ist eine ganz starke Frage von Infrastruktur. Also wir müssen die Infrastruktur dafür einrichten. Wir müssen bei Infrastrukturprojekten ganz stark auch die Digitalisierung mitdenken. Und für mich ist es ganz stark ein Demokratiethema, denn wir erleben im Rahmen der Digitalisierung und eben der sozialen Welten, die sich da in das Digitale verschieben, eben auch eine Problematik für die Demokratie. Wenn also Debatten nur noch online abgehalten werden, dann haben sie nicht die Wertschätzung und politische Kultur, wie sie im analogen Raum möglicherweise hätten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Vernetzung zwischen dem analogen Raum und dem digitalen Raum gut hinbekommen und entsprechend auch Angebote vorhalten. Und wenn ich mir die Digitalisierungsstrategie der Stadt Freiburg angucke, dann sehe ich, dass diese Stadt schon viel weiter und viel breiter denkt. Und das möchte ich auch für Leipzig erreichen, denn das ist ein ganz maßgebliches Zukunftsthema und gerade für unsere Demokratie. Soll das auch in der Stadtverwaltung vielleicht, also wenn man sich zum Beispiel in Leipzig Pass da machen lassen will, kann das da auch eine größere Rolle spielen, dass man mehr Sachen digital erledigen kann? Also an der Stelle haben wir ja mit unseren grünen Initiativen schon einiges erreicht, von dass man sich elektronische Terminvergabe schon hat und dass Anträge digital verfügbar sind und vorab schon ausgefüllt werden können. Also das sind ja so diese, wo es um Bürgernähe geht und wo es um Einfachheit geht, das ist noch nicht abgeschlossen, aber an der Stelle, da stellt sich die Verwaltung durchaus auf. Ich denke, dass wir eine große Fehlstelle haben im Bereich Information und Abruf von Informationen, also tatsächlich dieser ganze Bereich Open Data, dass wir an der Stelle ein viel größeres Gewicht hineinlegen müssen, dass sowohl nach innen, also die Stadt Leipzig hat in der Kernverwaltung noch kein Intranet, das heißt, die Information innerhalb von Verwaltungseinheiten ist gar nicht so gut möglich und das wäre ja für so ein gemeinsames Handeln der Stadtverwaltung von ganz hoher Bedeutung, aber auch die Informationen nach draußen, die sind nicht vollständig barrierefrei und die sind auch teilweise überhaupt nicht verfügbar und teilweise auch nur verschlossen, dass tatsächlich man wieder eine E-Mail einzeln schreiben muss und sagen muss, ich interessiere mich für diese Daten und kann ich die bitte zugänglich bekommen. Also da ist noch ein wirklich großes Feld, was es wert ist, wirklich aktiv bespielt zu werden. Ja, Thema Sicherheit, traditionell nicht das Motiv, mit dem die Grünen die Wählerinnen und Wähler an die Wahlurnen locken, weil die grüne Partei ja auch eine Partei der Bürgerrechte ist. Wie kann man das Sicherheitsgefühl aus grüner Perspektive erhöhen? Weil wir das Sicherheitsthema ja ganz stark über das Gemeinschaftsthema besprechen. Also wir haben da eine andere Wortwahl. Wir wissen, dass Sicherheit dort am größten ist, wo Nachbarschaften stark sind. Und unser Handeln ist in der Stadtentwicklung und in der Sozialpolitik immer orientiert darauf, diese Nachbarschaften zu stärken, den Sozialraum zu stärken, das Miteinander zu stärken. Und dann reden wir über Vielfalt, dann reden wir über Achtung, dann reden wir über Akzeptanz und vor allen Dingen über Respekt. Und der Respekt ist in der politischen Kultur in Leipzig doch sehr deutlich verloren gegangen. Wenn wir gerade auch wieder auf die aktuellen Sicherheitsdebatten gucken, dann wird doch sehr schnell und auch mit sehr harten Worten gesprochen und dann zurückgerudert, weil man dann eben festgestellt hat, nun das auf Grundlage dessen hier gesprochen und auch sehr, also ein bisschen, dass ja von Terror gesprochen wurde, also wirklich mit sehr harten Begrifflichkeiten gearbeitet wurde, sehr viel Porzellan zerschlagen wurde. Und das ist nicht, und das trägt nicht zur Sicherheit und nicht zum Sicherheitsgefühl der LeipzigerInnen bei. Also was wir wirklich brauchen, ist ein wertschätzender Umgang im politischen Raum und eine Klarheit in der Benennung, wo Probleme sind, aber auch die Schaffung von Möglichkeiten, wo wir diese Probleme besprechen können. Deshalb hatten wir Grünen konkret vorgeschlagen, ein Quartiersmanagement einzurichten, gerade in diesem sehr bunten und vielfältigen Stadtteil Connewitz, wo ja wirklich Freiraum verloren gegangen ist und die Menschen sich dort zurecht fragen, was ist mit diesem Freiraum und wie können wir uns neuen Freiraum schaffen und wie können wir darauf hinarbeiten, dass sich weiterhin alle in unserer Stadt Leipzig wohlfühlen können. Ich halte das für eine städtische Aufgabe, denn das Thema von mehr EinwohnerInnen in der Stadt Leipzig ist ein städtisches Thema und das zeigt sich eben ganz massiv dann dort, wo Freiräume verschwinden und sich Menschen nicht gehört fühlen und auch die Interessen von gewachsenen Strukturen, von gewachsenen Nachbarschaften beeinträchtigt werden. Das heißt, Bürgerbeteiligung ist die Antwort darauf, um wirklich im Gespräch die aktuellen Fragen nicht nur zu besprechen, sondern auch zu klären und letztlich zu einer Entscheidung herbeizuführen, wie wir es anders machen. Wie würde denn dann sowas wie die Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße von einer grünen Oberbürgermeisterin betrachtet werden? Auf unserer Initiative ist aktuell im Stadtrat beschlossen worden, dass wir hier eine Evaluierung wollen, zusammen mit den Anwohnenden an der Eisenbahnstraße und tatsächlich genau nochmal untersuchen, wie sinnvoll oder wie wenig sinnvoll dieses Instrument einer lokalen Waffenverbotszone ist. Also das ist eben die Herangehensweise, wie ich sie machen würde, eben wirklich in also Sicherheit groß zu denken, das Sicherheitsthema sehr breit zu denken und immer zusammen mit den Menschen vor Ort, aber auch breiter gedacht, mit den Menschen in unserer Stadt. Die ja auch stigmatisiert werden, teilweise durch die sehr harte polizeiliche Herangehensweise dann das. Genau, wir brauchen nicht irgendwelche Sixpacks, die durch die Stadt fahren, sondern wir brauchen eine bürgernahe Polizei, eine ansprechbare Polizei. Und das Sicherheitsthema wird ja nur sehr einseitig diskutiert, aber wir haben in der Stadt Leipzig ein großes Sicherheitsproblem, denn Juden, Menschen mit Kopftuch oder auch Menschen mit anderer Hautfarbe können sich in Leipzig nicht immer und überall wirklich sicher fühlen. Und das hat sehr stark in den letzten Jahren zugenommen, dass sich Menschen, dass Türen verschlossen sind, dass Menschen sich nicht mehr sicher fühlen. Das heißt, es reicht nicht, darüber zu sprechen, wo es an einer Stelle oder vielleicht auch an mehr Stellen zu sehr heftigen Eskalationen kommt, sondern wir müssen über den Alltag sprechen. Und im Alltag brauchen wir ansprechbare Polizei, aber eben auch wirklich starke Nachbarschaften und vor allen Dingen viel mehr Respekt und eine ganz andere, nämlich eine wertschätzende politische Kultur. Ja, das Thema Sicherheit führt uns auch zum Thema der Teilhabe, denn das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Wie würde damit Leben erfüllt werden? Also Teilhabe ist für mich mal eine präzisere Bezeichnung als Bürgerbeteiligung. Die Bürgerbeteiligungsformate, wie sie aktuell in der Stadt Leipzig punktuell angeboten werden, orientieren darauf, dass Menschen an einen Ort kommen und dort dann ins Gespräch kommen. Teilweise auch gar nicht eine Rückmeldung bekommen, was mit ihren Vorschlägen passiert ist. Also damit würde es schon einmal anfangen, dass es auch eine Rückinformation gibt, wie denn im weiteren Prozess mit dem Vorschlag umgegangen wurde. Ich möchte mit Teilhabe signalisieren, dass ich wirklich aktiv auf Menschen, auf Gruppen, auf Betreffende zugehen möchte und erfragen möchte, wie eine Angelegenheit, ob es jetzt im Schulbau ist, ob es bei einem Stadtteilpark ist oder ob es bei einem Verkehrsthema oder bei einem Quartiersthema ist, wie wir damit gut umgehen. Denn es gibt viele Menschen, denen es nicht möglich ist, zu einer Abendveranstaltung zu kommen oder vielleicht auch zu einer Ganztagesveranstaltung und dann vielleicht auch noch zur Folgeveranstaltung. Das heißt, wir müssen hier die Formate, die wir mit unserer Beteiligungssatzung von 2012 beschlossen haben, die müssen wir viel aktiver bespielen und auch nutzen. Also es ist auch überhaupt nichts Neuerfundenes, sondern wir müssen sie einfach mal anwenden. Und das findet noch viel zu wenig statt. Im Bereich der Stadtentwicklung haben wir viele Angebote. Es hat sich ja gerade auch bei dem Baugebiet westlich des Hauptbahnhofes, bei der 416, hat sich das ja gut, in einem richtig guten Prozess gezeigt, wo am Ende auch eine ganz hohe Zufriedenheit auch gerade beim Investor war. Aber ich möchte gerne, dass vielen anderen Bereichen diese Bürgerbeteiligung möglich wird. Beispielsweise hatte ich im Sozialbereich eine Wohnungslosenkonferenz vorgeschlagen, die ist dann durchgeführt worden und das war auch eine ganz hohe Zufriedenheit, wie wir dort ins Gespräch kamen. Ich hatte auch eine Sozialkonferenz initiiert, die hat jetzt erstmal intern stattgefunden, aber ist auch erstmal sehr wohlwollend, wenn eben die Sozialvereine auf Augenhöhe mit der Stadtverwaltung ins Gespräch kommen können. Ja, und so gibt es eine ganze Reihe von Bereichen, wo Bürgerinnen sich schon selber aktiv die Beteiligung, die Teilhabe organisiert haben, beispielsweise im Kulturbereich und wo es eine länger gelebte Praxis ist, was so den Grünflächenbereich angeht, wo es schon länger Beteiligungsformate gibt. Und im Stadtentwicklungsbereich sind sie ja teilweise vorgeschrieben, aber wir haben die in der Stadt Leipzig doch stark darüber hinaus auch schon gelebt. Das heißt, es gibt in unserer Zivilgesellschaft, in unserer Stadt Leipzig schon viel Erfahrung mit Bürgerbeteiligung. Ich denke, es ist wirklich auch ein Ressourcenproblem. Wir brauchen tatsächlich auch das Personal in der Stadtverwaltung, um diese Prozesse eben zu einer höheren Zufriedenheit durchzuführen und letztlich auch die Entscheidungen gut vorzubereiten und am Ende auch gut zu kommunizieren. Und mir ist jetzt noch wichtig, wenn wir nämlich dann so viel gesprochen haben und so viel erarbeitet haben gemeinsam und am Ende auch wirklich eine Entscheidung im Rat getroffen wurde, dass dann die Umsetzung eben auch ziemlich unmittelbar folgen muss. Also der Abstand zwischen Entscheidung und Umsetzung ist so lang, dass die Beteiligten das schon wieder vergessen haben, was sie damals zur Entscheidungsfindung beigetragen haben. Ja, ich meine, die soziale und ökonomische Teilhabe der Leipzigerinnen und Leipziger ist ja vielleicht teilweise auch nicht in der Macht des kommunalen Sektors immer. Aber was kann man da tun, um vielleicht sowas wie ökonomische Teilhabe, da steht es im Moment ja eigentlich nicht so schlecht vielleicht. Oder es war schon mal schlechter vielleicht, die Spaltung. Naja, die Probleme haben sich doch auch sehr verbreitert. Wir haben nicht mehr diese Massenarbeitslosigkeit, aber wir haben durchaus auch Strukturschwächen, die sich darin zeigen, dass wir sehr arme RentnerInnen haben. Das zeigt sich ja daran, dass RentnerInnen aktuell am stärksten von Mieten gemessen an ihrem Haushaltseinkommen belastet sind und ganz besonders in Bedrängnis geraten. Das halte ich für sozial mit einer ganz hohen Sprengkraft versehen. Und also weil Menschen wirklich dann abgehängt werden und wir dann nachgelagert mit Maßnahmen gucken, wie wir sie wieder einbinden können in das gesellschaftliche Leben der Stadt. Und wir haben eine ganz hohe Kinderarmut in der Stadt. Also wir sind nicht arm an Kindern, aber die Kinder sind zu einem hohen Anteil wirklich arm. Also ein Viertel der Kinder sind von Armut betroffen. Und das zeigt ja, dass Eltern nicht so hohe Haushaltseinkommen haben, dass sie eine Familie wirklich gut ernähren können. Und Da ist es ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, was haben wir denn hier 30 Jahre nach der friedlichen Revolution und dann in diesem Jahr feiern wir auch 30 Jahre deutsche Einheit. Wieso gibt es denn noch diesen Ost-West-Unterschied bei den Löhnen? Das ist völlig inakzeptabel. Dann haben wir wirtschaftspolitisch uns eben über die letzten Jahre mehr darum bemüht, Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Jetzt müssen wir viel stärker dahin gehen, dass wir eine höhere Wertschöpfung erreichen, aus der heraus sich dann eben auch wieder höhere Löhne generieren lassen. Also wir brauchen viel mehr Forschung und Entwicklung in unserer Stadt und daraus eben Ausgründungen. Wir brauchen eine Stärkung des Dienstleistungssektors, wo weiterhin viel zu niedrige Löhne bezahlt werden. Und wir brauchen eine Stärkung unserer Kommunalwirtschaft. Also wir sind ja der größte Arbeitgeber als Stadt Leipzig mit einem Klinikum, mit Eigenbetrieben zur Behindertenhilfe oder zur Altenhilfe und dem ganzen Bereich der Kitas. Und auch in den Schulen haben wir ja städtische Angestellte. Also wir haben eine ganz große Breite. Und wir sind Förderer von Stellen, indem wir in der Kultur, im Sozialbereich ja Arbeitsplätze finanzieren. Und da haben wir Grüne es tatsächlich geschafft, dass wir in Einzelbereichen zu Dynamisierung und tatsächlichen Lohnerhöhungen kamen. Aber da muss noch viel konsequenter und viel stringenter und vor allen Dingen auch viel bewusster darauf hingearbeitet werden, damit insgesamt das Lohngefüge in der Stadt Leipzig deutlich steigt und die Menschen wirklich gut leben können. Gut, das waren die abschließenden Worte zum Thema Teilhabe und jetzt, da wir hier in einem Radio sind, können Sie sich zum Abschluss noch ein Lied wünschen. Ja, ich wünsche mir ein Lied von Bernadette Lahengst. Und das hören wir nun. Danke. Vielen Dank für das Gespräch, Katharina Kreft, Oberbürgermeisterinnenkandidatin Bündnis 90 Die Grüne. Alles zu verstehen, dass man sich verkaufen muss, um zu überleben. Es gibt 14 Arten, den Regen zu beschreiben. Und wir müssen uns auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Hatte jemand gesagt, er hat Glück zu verkaufen? Ich. Ich hab kein Geld, wollen wir tauschen? Ich weiß nicht. Willst du lieber meinen Hunger oder meinen Durst? Geld. Was fehlt uns am meisten? Los! Mehr Geld. Und was ist es, was uns am Leben hält? Lahur! Was zu fressen? Und wie schaffen wir es, immer wieder aufzustehen? Ahoi! Weil wir täglich zur Arbeit müssen? Ja. Ich spreche für euch alle, Entrechteten und Kinderbehinderten, Schwangeren, Schwulen, Schwarzen, Lesben, Frauen und Juden, Araber, Amerikaner und Deutschen, Kurden, Tibetaner, Unberührbaren, Mexikaner, Afrikaner und heimatlosen Waisenkinder, Kindersoldaten und Kriegsversehrten, Vergewaltigten und rachelüstigen Weißen, Mitteleuropäer, Kontinuumlosen, Beraubten, Geschlagenen, Kapitalismusgläubigen, neoliberalen, motivationsarmen, depressiven, bürgerlichen, konservativen und Christen, religiös, wahnsinnigen, richtungslosen, ziellosen, drogenabhängigen, sterbenskranken, kulturgeschockten und vom Leben gerockten. Ah. Entscheiden müssen zwischen Scheiße und Scheiße. Und wäre nur Platz für einen klaren Gedanken, würde er heißen: Nieder mit den Kompromissen! Und wollt ihr auch wissen, wie? Her mit der Utopie.